Eine Delegation des peruanischen Generalvereins der Werktätigen, die zu Besuch in der TV verweilt, schickte dem Genossen Kim Jong-un ein Geschenk. Das Mitglied des Exekutivkomitees des Generalvereins und Generalsekretär der Hafengewerkschaften, Leopoldo Ortiz Senti, übergab am 19. Mai einem zuständigen koreanischen Mitarbeiter das Geschenk.